Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist, verleugnen aber das, was später offenbart worden ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt. Sag, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid?